Wir beginnen unsere heutige Sendung mit einer Komposition von dem Ukrainer Wladimir Tarnopolsky, Chevingur, benannt nach dem gleichnamigen Roman von Andrei Platonow, für Sopran und Ensemble. Hier ist die Sopranistin Alexandra Lubchansky. Sie wird begleitet vom Ensemble Der gelbe Klang. Die musikalische Leitung hat Wladimir Jurowski. Сделала, мусь скучно. No. What? What? Stala. Точно, точно, впервые. Chevengur, eine Komposition von Wladimir Tarnopolsky. Gesungen hat die Sopranistin Alexandra Lubchansky, begleitet hat sie das Ensemble Der gelbe Klang unter der Leitung von Wladimir Jurowski. Und jetzt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 Musik für Orchester nach einem Fragment von Friedrich Hölderlin, komponiert von Harald Genzmer. Hölderlin-Fragmente 1 bis 5. Hier ist die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Werner Andreas Albert. Thank you. Thank you. die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung von Werner Andreas Albert mit Hölderlin-Fragmenten von Harald Genzmer hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und nach den Hölderlin-Fragmenten kommen jetzt die Michelangelo-Fragmente von Max Beckschäfer. Hier sind die Sinfonika. Et qui tra noi

Thank you. die Sinfoniker hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit den Michelangelo-Fragmenten von Max Beckschäfer. Und jetzt Siebenkäs Musik von Markus Schmidt in 5 Szenen für Geige, Violoncello und Klavier. Literarische Vorlage ist der gleichnamige Roman Siebenkäs von dem Dichter und Autoren Jean Paul. Hier sind Moritz Eggert Klavier, Sebastian Hess Violoncello und Barbara King Violine. Thank you.

Siebenkäs, Musik von Markus Schmidt. Gespielt hat sie Moritz Eggert am Klavier, Sebastian Hess Violoncello und Barbara King Violine. Und von Moritz Eggert hören wir jetzt eine Komposition hier im Concerto Bavarese, nämlich 6 Lieder nach Clemens Brentano und Rainer Maria Rilke. Singet leise. Und es beginnt mit einem Wiegenlied. Hier sind die Sopranistin Irene Kurka und der Komponist Moritz Eggert selbst am Flügel. Singt ein Lied so süß, gelinde wie die Quellen. sich wie manchen Kranz, wie manchen Kranz geschlungen. Besser du als ich, weiß besser du als ich. Thank you. Als müsste alles dieses einmal wieder sein, wie ein Baum, wie ein Baum, wie ein Baum an der Limonenküste. Wie deine Augenbrauen, Grabmal eines jungen Mädchens, Grabmal eines jungen Mädchens. Trugst du deine kleinen Leuchten in das Rauschen seines Bluts hinein, hinein, hinein, jenes Gottes. Und geneigt wie deine Augenbrauen, Grabmal eines jungen Mädchens, Grabmal eines jungen Mädchens. Es war der schlanke Flüchtling, der verwöhnende der Frauen. Süß und glühend war wie dein Gedanke. Immer schatten deine frühe Flanke. Und geneigt, und geneigt. Nacht und Fernes fahren, denn der Tröhn des ganzen Heeres zog am Berg vorüber, er aber hob den Blick zum Klavisse. den Spiegel schaut. So sehr erfüllt von seinen jungen Zügen. Und wissend, wie sie seine Trauer trügen. Schön und verführend, aber jeden Blut. Thank you. Menschen bei Nacht. Das war das sechste Lied nach Brentano und Rilke für Sopran und Klavier von Moritz Eggert unter dem Titel Singet leise. Gesungen hat diese Lieder die Sopranistin Irene Kurka, begleitet hat der Komponist sie am Klavier selbst, Moritz Eggert.